Welcome tonight to our CEG Easter celebration. Willkommen heute Abend zu unserem CEG Oster Gottesdienst. If I was to ask you tonight, what does Easter mean to you? Wenn ich euch heute Abend fragen würde, was bedeutet Ostern für dich? Or if your neighbor asked you, you're a Christian, right? Oder wenn dich dein Nachbar fragen würde, Sie sind doch Christ, oder? Can you explain Easter to me in just a few sentences? Könnten Sie mir Ostern in ein paar Sätzen erklären? Or in a couple of words? Oder mit ein paar einfachen Worten? What would you say? Was würdest du sagen? Tonight we're going to talk about Easter a little bit. Heute Abend wollen wir über Ostern nachdenken. Easter is the celebration of the resurrection of Jesus Christ. Ostern ist die Feier der Auferstehung Jesu Christi. Number one. Erstens. Number two, and zweitens, his triumph over death. Und zweitens sein Triumph über den Tod. That cannot be overstated. Und das kann nicht genug betont werden. Number three. Drittens. And the glorious promise of eternal life. Drittens bedeutet Ostern die wunderbare Verheißung des ewigen Lebens. To all that would believe in him. Für all die, die an ihn glauben. As we look at Christianity, we see different signs that God has given us. Wenn wir uns das Christentum so ansehen, gibt es verschiedene Zeichen, die uns Gott gegeben hat. Oder Symbole könnten wir sie auch nennen. At Christmas we see a manger, a child in a manger. Zu Weihnachten sehen wir ein Kind in einer Krippe liegen. And this is what the angel said to the shepherd. Und das ist, was der Engel zu den Hirten sagte. This is a sign for you. Das ist euch ein Zeichen. You will find a baby in swaddling clothes lying in a manger. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt in einem Futtertrog liegen. The birth of Christ. Die Geburt Christi. God with us. Gott ist mit uns. The God-Man is born. Der Gott-Mensch wird geboren. God became flesh and dwelt among us. Gott wird Fleisch und wohnte mitten unter uns. Very few people know even that about Christmas. Es gibt eigentlich sehr wenig Menschen, die diese Tatsache über Weihnachten wissen. That it's about a God-child. Dass es um ein Gotteskind geht. A sinless child. Ein Kind ohne Sünde. Born of a virgin. Das von einer Jungfrau geboren wird. The Son of God. Der Sohn Gottes. The second is the cross. Das zweite Symbol ist das Kreuz. A paramount symbol for Christianity. Das Spitzensymbol für die Christenheit schlechthin. An empty cross. Ein leeres Kreuz. Where Christ died. Wo Christus gestorben ist. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Good Friday, we celebrate this. Am Karfreitag feiern wir das. Karfreitag, sad Friday. Karfreitag, der traurige Freitag. Good Friday, we call it in English, which originally probably was God Friday. Good Friday auf Englisch, was wahrscheinlich früher mal God Friday geheißen hat. Yeah. And Easter today. Und heute eben Ostern. What is the symbol? Was ist das Symbol für Ostern? But an empty tomb. Ein leeres Grab. And when the angel rolled away the stone, und als der Engel diesen Stein beiseite rollte, he didn't roll away the stone to let Jesus out. Hat er nicht den Stein weggerollt, damit Jesus raus kann? Jesus was already gone. Denn Jesus war schon weg. He rolled away the stone to let us in. Er hat den Stein weggerollt, damit wir hinein können. To see that it was empty. Damit wir sehen können, dass das Grab leer ist. That Jesus is risen. Und dass Jesus auferstanden ist. And many people throughout history have had an encounter with the risen Christ. Und viele Menschen in der Menschheitsgeschichte hatten eine persönliche Begegnung mit Jesus. This is the essence of Christianity. Und das ist ja der Kern des Christentums schlechthin. It was the testimony of the disciples. Fing an mit dem Zeugnis der Jünger. We touched him. Wir haben ihn berührt. We ate with him. Wir haben mit ihm gegessen. Saul of Tarsus, the great persecutor of the church. Saulus von Tarsus, der große Verfolger der Gemeinde. Says that Jesus appeared to him. Erzählt, dass Jesus ihm erschienen ist und zu ihm sprach. And he became the great apostle Paul, und das wurde dann der große Apostel Paulus, who wrote nearly half the New Testament. Der fast die Hälfte des Neuen Testaments geschrieben hat. So Christianity is an encounter with the risen Christ. Und so ist das Christentum eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus. And so we sing, und so singen wir sie auch. My Redeemer lives. Mein Erlöser lebt. I know that my Redeemer lives. Mehr noch, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Because he has broken the power of death. Weil er die Macht der Sünde, des Todes zerbrochen hat. There's so much death in the world. Es gibt so viel Tod in der Welt. There's social death. Es gibt sozialen Tod. Death, Death simply means separation. Tod bedeutet eigentlich nur Trennung. And when you die physically, you're separated from your body. Und wenn du physisch stirbst, dann wirst du von deinem physischen Leib getrennt. But your soul lives on. Aber deine Seele lebt weiter. And there's a place called Hades, the place of departed spirits. Und es gibt einen Ort, der heißt Hades, der Ort der verschiedenen Seelen. And if you're not a believer, und wenn du kein Glaubender bist, in Luke chapter 16, your soul departs to the dark side of Hades. Steht im Lukas 16, dass deine Seele in die dunkle, auf die dunkle Seite des Hades. It's a waiting place. Ein Warteort. For judgment. Der auf das Gericht wartet. And the Apostle Paul said that if we are believers and we die, our soul is with the Lord. Und Paulus schrieb, wenn wir glauben und sterben, dann gehen unsere Seelen zum Herrn. There's a physical death. Also gibt es einen physischen Tod, there's a social death, einen sozialen where Tod, we're separated from one another, wo wir voneinander getrennt werden, we're afraid of each other, wo wir Angst haben voreinander. And we live our lives separately with our few friends and we're separated from most people in the world. Und wir leben unser Leben getrennt von vielen Menschen, nur mit ein paar engen Freunden um uns herum. And basically we give some money to the poor, but we don't really don't care about anybody else. We have our world. Und mehr oder weniger, wir geben vielleicht ein bisschen Geld für die Armen, aber wir haben so unsere eigene kleine Welt. There's really nobody cares about me, so I just live my life and der Rest ist uns ziemlich egal, weil es kümmert sich auch sonst niemand wirklich um mich. It's a social death. So lebe ich halt mein eigenes Leben und das ist eine Art sozialer Tod. And there's a spiritual death where I'm separated from God in my life. Und es gibt auch einen geistlichen Tod, wo ich von Gott getrennt bin. I live my life as a human being. Ich lebe mein Leben als Mensch. I'm created in the image of God. Ich bin geschaffen zum Ebenbild Gottes. If you talk to me, I don't know if there's a God. Aber wenn du mit mir sprichst, dann sage ich weiß nicht, ob es Gott gibt. I've talked to thousands of people in the last 30 years. Ich habe schon zu tausenden Menschen gesprochen in den letzten 30 Jahren. I've rarely ever met an atheist. Und ich habe fast noch nie einen wirklichen Atheisten getroffen. Many people have said, I'm an atheist. Viele haben gesagt, ich bin Atheist. But really they were just agnostic. Aber eigentlich waren sie Agnostiker. They just never had a personal encounter with God. Sie haben einfach noch nie eine persönliche Begegnung mit they Gott didn't gehabt. Know if God existed or not. They just didn't know. Sie haben es einfach nicht gewusst, ob es Gott gibt oder nicht. But tonight, my prayer and our prayer is this. Aber heute Abend ist mein Gebet, unser Gebet, that you would have a personal encounter with Jesus. Dass du eine persönliche Begegnung mit Jesus if hast. You've never had one before. Falls du noch nie eine gehabt hast. You know, God doesn't sell himself cheap. Und es ist so, dass Gott sich nicht billig verkauft. He gave himself on the cross. Er hat sich selbst am Kreuz gegeben. He gave everything he had for us. Er hat alles gegeben für uns. And he expects one thing. Und er erwartet eine Sache von uns. A humble heart. Ein demütiges Herz. The Bible says that God resists the proud. Die Bibel sagt, dass Gott den Hochmütigen widersteht. But he pours his grace upon the humble. Aber den Demütigen, über die schüttet er förmlich seine Gnade because God aus. Is a good God. Weil Gott ein guter Gott ist. All the time. Immer. I want you to turn to Matthew today, chapter 27. Ich möchte heute ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 27 gehen. I want to speak about Easter and the resurrection of Christ, a little bit about the Passion Week. Möchte über Ostern sprechen, ein bisschen über diese Passionswoche. If you've never given your life to Christ, as I said earlier, this evening is for you. Wenn du dein Leben noch nie an Jesus Christus übergeben hast, dann ist dieser Abend für dich. Nobody can convince someone to believe. Denn es kann ja niemand einen anderen davon überzeugen, zu glauben. Just do their best to give them the most accurate information possible. Man kann ja nur die bestmögliche Information weitergeben, die man selber besitzt. And pray that they would have an encounter with Christ. Und dafür beten, dass der andere eine Begegnung mit Gott hat. Anything outside of that is just a religious exercise. Alles, was darüber hinausgeht, ist einfach nur eine religiöse Übung. In Matthew chapter 27, verse 45. In Matthäus 27, Vers 45. It says, "From the sixth hour, darkness fell upon all the world and all the land until the ninth hour." Da steht in Vers 45: "Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land." Bis zur neunten Stunde. And then it goes on to speak about how Christ died on und the cross. Dann fährt der Bericht fort, zu schildern, wie Jesus am Kreuz starb. We know that he died around 3 o'clock. Und wir wissen, dass er circa um 3 Uhr nachmittags it's believed starb. Und der Tradition gemäß glaubt man eben, dass es ein Freitag war, an dem er starb. Die Bibel sagt nicht, dass es Freitag war. Es wird einfach nur angenommen, dass es Freitag war. Weil die Bibel schon sagt, dass es eben am Tag vor dem Sabbat war. Das Problem mit dieser Tatsache, dass Jesus am Freitag gestorben sein soll, ist, dass es seine Prädiktion contradiktiert, dass er würde be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. Ist, dass es einer Aussage Jesu widerspricht, wo er sagt, er wird 3 Tage und 3 Nächte im Grab ruhen. In Matthew chapter 12, verse 40. Das sagt in Matthäus Kapitel 12, Vers 40. So if he died on Friday, then he would have had to resurrect on Tuesday to fulfill that. Also wenn er wirklich am Freitag gestorben wäre, hätte er am Dienstag auferstehen müssen, um das zu erfüllen. And we know he did not resurrect on Friday. He was risen on the first day of the week. Und wir wissen aber, dass er nicht am Dienstag auferstand, sondern am ersten Tag der Woche. Zumindest ist er seinen Jüngern erschienen als Herr, als auferstandener Herr am ersten Tag der Woche. Which is our Sunday. Und das ist heute unser Sonntag. Another possibility is that he actually died on Wednesday. Die Möglichkeit besteht aber auch, dass es ein Mittwoch war, an dem er gekreuzigt wurde. But how do we answer the question about the Sabbath? Aber wie beantworten wir diese Frage nach dem Sabbat? And the possible solution is this. Und eine mögliche Lösung dafür ist folgende. Which I tend to believe very strongly. Und ich persönlich tendiere sehr stark dazu, das Thursday zu glauben. Thursday was the feast of the unleavened bread. Dass Donnerstag das Fest der ungesäuerten Brote war. Which is an annual Sabbath. Und das ist ein jährlicher Sabbat. So if Jesus had died on Wednesday, he actually did die. The day before the Sabbath. Also wenn Jesus an diesem Mittwoch starb, dann starb er tatsächlich am Tag vor dem Sabbat. If he died on Wednesday at 3 o'clock, wenn er am Mittwoch um 3 Uhr nachmittags verstarb, then he would have been Thursday, Wednesday evening in the grave, dann wäre er am Mittwochabend im Grab, Thursday, Donnerstag, Thursday evening in the grave, Donnerstagabend, Friday, Donnerstagnacht, Freitag, Friday evening in the Freitagnacht, grave, Saturday, Samstag. 3 days and 3 nights in the grave, just as he predicted. 3 Tage und 3 Nächte, genauso wie er es vorhergesagt hat. But he also said another interesting thing. Aber er hat noch etwas Interessantes erwähnt, dass er am dritten Tag auferstehen würde. And this is the verse that we tend to use. Scholars tend to use to say that, well, Friday is the first day and Saturday was the second day and Sunday was the third day. Und die meisten Theologen gehen eben davon aus, Freitag war der erste Tag, Samstag der zweite und Sonntag der dritte Tag. That he was buried on Friday or he died on Friday. Dann starb er eben am Freitag. 3 days. 3 Tage. But it doesn't answer the question about Matthew 12:40 about the 3 days and 3 nights. Aber es beantwortet uns nicht die Aussage 3 Tage und 3 Nächte Jesu von Matthäus 12:40. And tonight I would like to show you how accurate Jesus is in what he says. Und was ich gern zeigen möchte heute Abend ist, wie präzise und genau das ist, was Jesus sagt. Because he said he would rise from the dead. Denn er hat gesagt, er würde von den Toten auferstehen. No one else in history ever said they would rise from the dead and then do it. Und niemand anderer in der Geschichte hat je gesagt, dass er sterben würde und von den Toten wieder auferstehen würde. Und wir werden uns anschauen, wie die Auferstehung Christi das am besten belegte historische Tatsache ist in der ganzen Geschichte. But that won't make you a believer. Aber das wird dich jetzt nicht zu einem glaubenden Menschen machen. That will only bring you to the door. Das bringt dich vielleicht gerade an die Schwelle dazu. Because the sacrifice of God, the Bible says, weil das Opfer Christi, so sagt die Bibel, is a broken spirit and a humble heart. Das Opfer ist ein gebrochener Geist und ein demütiges Herz. This is what God looks for. Das ist das, wonach Gott Ausschau hält. If we look to the cross, wenn wir aufs Kreuz schauen, it is humiliation. Dann geht's da um Demütigung. When Jesus died, he died naked. Als Jesus starb, starb er nackt. People who die on crosses, they urinate while they're on the cross. Wenn Menschen gekreuzigt werden, urinieren sie, während sie and hingerichtet they have werden. Diarrhea from the trauma. So it's an absolute humiliating mess. Also es ist eine sehr traumatisierende Sache und es ist wirklich eine furchtbare and Angelegenheit. Jesus endured this. Und Jesus hat das Ganze ertragen. The humiliation, the Bible says, the humiliation of the cross. Die ganze Demütigung, die Demütigung der Kreuzigung, for the joy that was set before him. Der Freude willen, die vor ihm lag. And that joy that was set before him was you and me. Und diese Freude, die vor ihm lag, das warst du, das war ich. Because on the cross he died as the Lamb of God. Denn am Kreuz starb er als das Lamm Gottes. that would take away the sins of all the world. Dass die Sünden der ganzen Welt wegnehmen würde. Now if we look at Matthew chapter 27, starting with verse 57. Und wenn wir uns Matthäus 27, Vers 57 anschauen. It says, and when it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph. Da steht da, als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathea mit Namen Josef, who himself had also become a disciple of Jesus. Der selbst auch ein Jünger Jesu war. It wasn't just the gospel of the poor. Es war nicht nur ein Evangelium für die Armen. This man was rich. Dieser Mann steht hier, war reich. This man came to Pilate and asked for the body of Jesus. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Then Pilate ordered that it would be given over to him. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. The body was in the hands of the Romans. Also der Leib war, also der Leichnam, in den Händen der Römer. And Joseph took the body and wrapped it in a clean linen cloth and laid it in his own new tomb. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in seine eigene neue Gruft, which he had hewn out of the rock, die er in den Felsen aushauen hatte lassen. And rolled a large stone against the entrance of the tomb and went away. Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Now notice he did this in the evening. Beachtet nun, er tat das am Abend. Now what some of us don't realize is that the Jewish day is 6 hours earlier it starts than our day. Was vielleicht viel nicht bewusst ist, dass der jüdische Tag 6 Stunden vor unserem Tag anfängt. Their day starts at 6 o'clock or at just after sunset, just at sunset. Also der jüdische Tag beginnt eigentlich mit dem Sonnenuntergang, so ungefähr um 6 Uhr abends. As soon as the sun goes down, it's the next day. Sobald die Sonne untergeht, fängt der nächste Tag an. So this was already, let's say, if it was Wednesday. Und das war also, wenn wir annehmen, es war Mittwoch, Jesus was crucified, an dem Jesus gekreuzigt wurde. This is already Thursday. Jetzt ist es eben schon Donnerstag. Now verse 61. Vers 61. Mary Magdalene was there, and the other Mary still sitting opposite the grave. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die dem Grab gegenüber saßen. And on the next day, und am nächsten Tag, meaning twilight, the daylight day. Das heißt eben also am als dann der Tag wieder anbricht. So the evening was the dark part of the day. The day was the light part of the day. Und der Tag, also der Abend war immer mit Abend meinen sie die Nacht und mit Tag den lichten Tag. Which is the one after the preparation. Am nächsten Tag aber, der auf den Rüsttag folgt, meaning the Sabbath, bedeutet eben der Sabbat. The chief priests and the Pharisees gathered together with Pilate. Versammelten sich die Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus. Now watch what they say. This is quite interesting. Und schaut mal, was sie hier aussprechen. Das ist ziemlich interessant. They said to Pilate, "Sir, we remember that when he was still alive, that deceiver said." Und sie sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach After 3 days, I will rise again. Dass er sagte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. This was very public that what Jesus was going to do. Das war also sehr bekannt, was Jesus tun würde. They knew he said this. Und sie wussten, dass er das gesagt hatte. Verse 64. Therefore, give orders that the grave to be secure until the third day. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag. Now, if I was them, I would say secure it to the fourth day. Wenn ich sie gewesen wäre, hätte ich gesagt, bewache das Grab bis zum vierten Tag. Because there's two things that Jesus said that seem to conflict. Denn es gibt zwei Dinge, die Jesus gesagt hat, die sich zu widersprechen scheinen. And then it really conflicts with good, you know, with the idea that Jesus died on Friday. Und das kommt also wirklich in Konflikt mit dieser Idee des Karfreitags. See, he said he would be in the center of the earth. The place of departed spirits. Er sagte, er würde im Bauch der Erde, also da, wo die verstorbenen Seelen sind, 3 days and 3 nights. 3 Tage und 3 Nächte sein. But he also said over and over, I will rise on the third day. Aber er hat auch immer wieder gesagt, ich werde am dritten Tag auferstehen. So wait a minute, are you rising on the fourth day, the third day? You're also warte mal, dritter Tag oder vierter Tag? Whatever. Okay. Let's just read on. Was auch immer, lesen wir halt einfach weiter. And because of this, Christianity has been accused of not being consistent with truth. Und wegen diesen Dingen ist das Christentum oft angefochten worden und man hat ihm unterstellt, dass es nicht genau ist. People who have tried to refute the scripture, Leute haben versucht, die Schrift zu widerlegen. And debate Christians have often brought up this idea. He said he would be in the tomb 3 days and 3 nights, and yet you celebrate Good Friday on Friday and Easter on Sunday. Und das Argument wird eben oft gebracht. Jesus sagte, er würde 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Und doch ist es so, ihr feiert die Kreuzigung am Freitag und die Auferstehung am Sonntag. What's going on? Also, was stimmt da nicht? You say that you can trust the words of Jesus and then you have these contradictions you can't explain. Ihr sagt zwar, dass man den Worten Jesu vertrauen kann, aber dann gibt es diese Widersprüche und ihr könnt sie nicht wirklich erklären. So. Verse 64. Again. Also Vers 64. Therefore give orders for the grave to be made secure until the third day. Befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag. Lest the disciples come and steal him away and say to the people, he's risen from the dead. Damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. And the last deception be worse than the first. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Now watch. Und schaut euch das jetzt an. Pilate said to them, Pilatus sprach zu ihnen, you have a guard. Ihr sollt eine Wache haben. Go, make it as secure as you know how. Geht hin und sichert es so, so gut ihr könnt. This is a Roman guard. Und das ist eine römische Wache. As you see in verse 66. In Vers 66 finden wir and das. Then they went and made the grave secure. Sie aber gingen hin und sicherten. And along with the guard they set a seal on the stone. Or in the stone. Sie gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, so the, das Grab mit der Wache. The stone is rolled in front of the tomb. Jetzt wird also dieser große Stein vor die Gruft gerollt. Boof. And then they would take clay and they put it in the cracks on each side. Nahmen sie Ton und steckten so Tonpropfen auf beiden Seiten des Steines in die Ritze. Und spannten eine Schnur von einem Tonklumpen zum anderen. Und dann wurde mit dem römischen Siegel das, dieses Stück Schnur in den Ton gedrückt. Und jeder, der dieses Siegel brechen sollte, would receive the most severest punishment that was that person could receive. Hätte eben wirklich die schlimmste Strafe zu befürchten, die man damals depending bekommen on konnte. Whether they were Roman citizen or not. Also auch entsprechend, ob man eben römischer Bürger war oder but nicht. It was sure death of some kind. Aber es war ziemlich sicher der Tod in irgendeiner Form. Now this guard was 18 men or so. Und eine Wache damals bestand aus ca. 18 Soldaten. And it said that these men could guard that seal from a small army. Und es wird gesagt, dass eine Wache wie diese eine kleine Armee hätte abwehren können. They were so highly trained. Die waren so ausgebildet. Now, in trying to prevent a falsification of the resurrection, und um eben jetzt so einen Betrug der Auferstehung vorzubeugen, what the religious leaders did, war eben, dass die religiösen Leiter Folgendes gemacht haben. Actually occasioned the most historically proven event in history. Und durch diese Bewachung haben sie eigentlich das größte historische Zeugnis in der Weltgeschichte geschaffen. In ancient history. Also in der Antike. The resurrection of Christ. Die Auferstehung Jesu. Because the body was in possession of the Romans. Weil dieser Leichnam eben im Besitz der Römer war. Not in the possession of the disciples. Nicht im Besitz der Jünger. And he is gone on the third day. Und dieser Leichnam war weg am dritten Tag. Or after 3 days. Oder eben nach 3 Tagen. So where's the body? Also wo ist nun der Leib? The disciples are saying he's risen. They saw him. Die Jünger erzählten, er ist auferstanden, wir haben ihn gesehen. All the Romans have to do is show the body. Alles, was die Römer hätten tun müssen, ist den Leichnam vorführen. But they can't. Aber sie konnten das nicht. Why can't they? Wieso können sie das nicht? Because they don't want to? Weil sie es nicht wollen? Or because they lost the body. Oder eben deshalb, weil sie ihn verloren hatten. A Roman guard lost the body? Eine römische Wacheinheit hat einen Leichnam verloren. They say that the disciples stole the body. Und sie sagen, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. So it's like Peter and John kind of sneak up to the grave. Also so auf die Art Petrus und Johannes schleichen sich ans Grab an. And then they're real kind and all sort of whoa, und ganz freundlich und auf einmal. And then Peter and John they kill all the guards. Und dann Petrus und Johannes töten alle Wachen. They roll the stone away. Dann wälzen diesen Riesenstein they weg. They steal the body. Schnappen den Leib. They hide it. Verstecken and ihn. And they say he's risen. Und sagen dann er ist auferstanden. We've seen him. Wir haben ihn gesehen. That would take more faith to believe. Bräuchte fast mehr Glauben, um sowas anzunehmen. Than to believe the gospel story. Als die Geschichte des Evangeliums zu glauben. Now, I want to go to chapter 28. Und ich möchte ins Kapitel 28 gehen. This is where it gets really interesting, and it's real clear in the Elberfelder German. Und hier wird's wirklich interessant und besonders deutlich in der Elberfelder Übersetzung im Deutschen. My Bible says this. Now after the Sabbath. In meiner Bibel steht, aber nach dem Sabbat, as it began to dawn, als es anfing zu dämmern, but in the Elberfelder it says something different. Und in der Elberfelder steht, aber spät am Sabbat in der Dämmerung. Which is exactly the Greek. Und das ist, entspricht dem Griechischen. Late on the Sabbath. Sehr spät am Sabbat. This is the Saturday Sabbath. Das ist dieser Samstag. Sabbath, late on the Sabbath, as the sun was setting, als die Sonne gerade im Untergehen war, into the first day of the week. Und der Übergang war in den ersten Tag der Woche. Which began at 6 o'clock at sunset. Und der ja um 6 Uhr abends bei Dämmerung anbrach. Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. Kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab But zu something gesehen. Interesting, Jesus is already resurrected. Aber was Interessantes ist passiert, Jesus ist schon auferstanden. He resurrected on the third day. Er stand auf am dritten Tag. Crucified on Wednesday. Gekreuzigt am Mittwoch. Laid in the grave after evening by Joseph. Ins Grab gelegt am Abend, nach dem Abend, durch Josef von Arimathea. Donnerstag. Friday. Freitag. Saturday. Samstag. Just before the end of the Sabbath. Kurz vor Ende des Sabbats. Just as the sun is setting, gerade als die Sonne untergeht, the women come to the grave, kommen die zwei Frauen zum Grab and he is already resurrected. Und er ist schon auferstanden. And Sunday, und Sonntag we celebrate that resurrection. Feiern wir diese Auferstehung. Rightly so. Und wir tun es zu Recht. Because it's the day he revealed himself as the resurrected Christ. Denn es ist der Tag, an dem er sich als auferstandener Christus offenbart hat. Watch how accurate his words are. Und schaut mal, wie genau seine Worte sind. He will be in the center of the earth, in the place of departed spirits. Er wird im Bauch der Erde sein, da wo die Verstorbenen sind. 3 days and 3 nights. 3 Tage und 3 Nächte. But he would also rise on the third day. Aber er würde auch am dritten Tag auferstehen. On the very end of the third day. Ganz am Ende des dritten Tages. Now let's continue. Und hier wollen wir fortfahren. There was an earthquake. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. The angel rolled away the stone. Ein Engel rollte den Stein weg. The guards fell like were afraid and felt like dead men. Die Soldaten bekamen Furcht, fielen um, wurden wie Tote. Skip down to verse 5. Vers 5. And the angel answered and said to the woman. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen. Let's just read verses 2 to 4. It's so nice. Oder wir wollen es einfach durchlesen. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich and darauf. His appearance was like lightning. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. And his garment as white as snow. And the guards shook for fear of him and became like dead men. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Now this had happened before the women got there. Und das ist eben passiert, bevor die Frauen dort ankamen. Like a big clause. Now verse 5. But the angel is still there. Der Engel ist aber noch dort, Vers 5. The angel answered and said to the women. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen. Do not be afraid. Fürchtet euch nicht. For I know that you are looking for Jesus. Denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Who has been crucified. Den Gekreuzigten. He is not here. Er ist nicht hier. For he is risen. Denn er ist auferweckt worden. Just as he said. Wie er gesagt hat. Those words tonight, just as he said, are so important. Diese Worte, wie er gesagt hat, sind so wichtig heute Abend. Because the resurrection of Jesus, denn die Auferstehung Jesu, just as he said, wie er gesagt hat, is the greatest evidence of his deity. Ist der größte Beweis seiner Göttlichkeit. That he is the God-Man. Dass er der Gottmensch ist. No one in history could ever do, has ever done this, will ever do this. Niemand in der Geschichte hat das je gemacht, noch wird das jemals tun. Will rise from the dead. Von den Toten auferstehen. Except Jesus and those that Jesus raises up. Außer Jesus und die, die Jesus auferweckt. Just as he said. So wie er gesagt hat. Now let's continue and then I'll close. Wir wollen noch ein bisschen fortfahren und ich möchte zum Abschluss bringen. Where he was lying. Kommt und seht, wo er gelegen hat. Go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. Geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. And behold, he is going before you into Galilee. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. There you will see him. Dort werdet ihr ihn sehen. Behold, I have told you. Siehe, ich habe es euch gesagt. Now, so much about Christianity is believing what Jesus says. So viel im Christentum hängt davon ab, dass man glaubt, was Jesus sagt. We live by faith. Wir leben im Glauben. This is the Christian life. Das ist das christliche Leben. It means we trust what God says. Es bedeutet, dass wir auf das vertrauen, was Gott sagt. And it takes humility to trust what God says. Und es braucht eine gewisse Demut, auf das zu vertrauen, nobody was Gott wants sagt. To just trust what somebody else says. Niemand vertraut einfach so darauf, was ein anderer sagt. But this is God's way. Aber das ist so, wie you Gott das trust hat. What I say. Du vertraust darauf, was ich sage. Now he says, this is Jesus rose as he said. Und es steht hier, Jesus ist auferstanden, so wie er das gesagt hat. And now I'm telling you, und jetzt sage ich euch, I'm sitting here on this stone telling you, ich sitze hier auf diesem Stein und ich sage euch, that he's risen. Dass er auferstanden and ist. I'm going to tell you something else. Und ich sage euch noch etwas. Go to his unbelieving disciples. Geht zu seinen nicht glaubenden Jüngern. And tell them if they want to see him, he'll be in Galilee. Und sagt ihnen, wenn sie ihn sehen wollen, sollen sie nach Galiläa gehen. Or they can just stay home. Oder sie können auch zu Hause bleiben. But they better start believing somebody's word. Aber es wäre besser, wenn sie anfangen würden, irgendjemandes Wort zu glauben. Because if they don't, they're going to find themselves very alone. Denn wenn sie das nicht tun, werden sie sich bald sehr einsam fühlen. Because Christianity is all about believing God's word. Denn im Christentum geht es darum, auf das Wort Gottes zu vertrauen. This is where the encounter with God begins. Und das ist genau der Punkt, wo diese Begegnung mit Gott anfängt. I always feared God as a child. Ich habe Gott immer als Kind gefürchtet. I had to. Hab Ehrfurcht gehabt. Ich musste das tun. My father was very dysfunctional. Mein Vater war hat nicht ganz richtig funktioniert. Boy, I mean, we got such beatings, you can't imagine. Und wir wurden wirklich so schlimm geschlagen, ihr könnt euch das nicht vorstellen. For the smallest thing. Selbst für die kleinsten Kleinigkeiten. And you grow up in this environment and you just grow up in fear. Und wenn du in einem solchen Umfeld groß wirst, wächst du mit so einer Angst auf. What's he gonna do to us? What's he gonna do to my mother? Also was wird er uns antun? Was wird er mit meiner Mutter tun? Why is my family so strange? Warum ist meine Familie so eigenartig? Why? Warum? And I would pray every night. Und ich habe jeden Abend gebetet. On my knees, that God would protect us. Auf meinen Knien, ich habe gebetet, dass Gott uns beschützen möge. I grew up as a God-fearing kid. Und so bin ich als Kind aufgewachsen, als gläubiges Kind. I didn't know anything about the Bible except for the stories I learned in Catholic Catechism. Von der Bibel wusste ich überhaupt nichts, außer ein paar Geschichten daraus und den Katechismus. But when I was 18, aber als ich 18 war, I had an encounter with the risen Lord. Hatte ich eine Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. And it came through what he said. Und die kam durch das, was er gesagt hat. I was in the university. Ich war auf der Uni. I was a kind of a bitter 18-year-old. Und ich war so eine Art verbitterter 18-jähriger empty, Bursche. Purposeless, sehr leer, hatte keinen Sinn. Just living for myself. Hab nur so vor mich selbst hingelebt. And a lady came to me, und eine Frau kam auf mich zu. Shared the gospel with me, hat das Evangelium mit mir geteilt. And shared something that Jesus said. Und hat mir etwas gesagt, was Jesus gesagt hat. You must be born again. Du musst von Neuem geboren werden. Born of the Spirit, vom Geist her geboren werden, damit du das Reich Gottes sehen kannst. Wow, I never heard this before, ever. Und Ich habe mir gedacht, das habe ich noch nie gehört. Then she said something. She read something else that Jesus said. Und dann hat sie mir noch etwas gesagt, was Jesus I knock at the door of your heart. Ich stehe an der Tür und klopfe an. If anyone opens the door, I will come in. Und wenn jemand seine Herzenstür öffnet, dann trete ich ein. And when she read those words from Revelation 3. Und als sie diese Worte vorlas aus Offenbarung Kapitel 3. I sat there in my chair. Da saß ich da auf einem Stuhl, war das? Und ich habe mir diese Worte in der Bibel angesehen. And I said, okay. Und ich habe gesagt, okay, now we find out, jetzt will ich es wissen. Just how real Jesus is. Jetzt will ich wissen, wie echt Jesus ist. Lord Jesus, Herr Jesus, you know I believe, du weißt, dass ich glaube, somehow, irgendwie. If you're there, come into my life. Und wenn du wirklich da bist, dann komm bitte in mein Leben. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünde. Amen. Amen. Open my eyes. Ich habe meine Augen wieder aufgemacht. Everything was the same. Alles war so wie vorher. No angels, no nothing. Keine Engel da. I was expecting at least one, but there ich habe zumindest none. Einen Engel erwartet. Okay, thank you very much. Ich habe dann gesagt, okay, danke schön. Ich muss jetzt gehen. And I went. Und ich bin rausgegangen. But I took something with me. Aber ich habe etwas mitgenommen. Had this incredible peace in my heart. Ich hatte diesen unglaublichen Frieden in meinem Herzen. But you know, you always have that when you do some religious act. Aber das hat man ja immer irgendwie, wenn man irgendwas Religiöses macht. And you go to confession, confess your sin, you feel peace. Also man geht zur Beichte und dann fühlt man sich nachher irgendwie But this didn't go away. Gut. Aber dieses Gefühl ging nicht mehr weg. It was there all week. Es war die ganze Woche bei mir. When I came back, und als ich nach einer Woche she asked me, Rob, how was your first week? Diese Frau wieder traf und sie mich fragte, Rob, wie war deine erste Woche? I said, incredibly peaceful. Und ich habe gesagt, sehr, sehr friedvoll. She said, you know that peace is the fruit of the Holy Spirit. Und sie sagte, weißt du, dass Friede eine Frucht des Heiligen Geistes and ist? I realized right then when she said that. Und mir wurde bewusst, in dem Augenblick, als sie das aussprach, und sie sagte mir noch einen Vers, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird deine Gedanken bewahren. I knew at that moment, und ich wusste in dem Augenblick, that I had had an encounter with the risen Christ. Da wusste ich, dass ich eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus hatte. Und das hat mich nie verlassen. It's 31 years later. Jetzt ist es 31 Jahre and später. I walk with this Christ, und ich gehe mit diesem Christus. As many people here do. So wie es viele andere hier auch tun. So I would like to pray with you tonight. Und so möchte ich heute Abend gerne mit and euch beten. Und ich möchte euch, bevor ich das tue, auf der Leinwand noch etwas zeigen. Just in case in the back of your mind you're thinking, well, I don't know if I believe this, you know, what's the Bible? Falls ihr halt irgendwie das so in eurem Hinterkopf habt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt glauben kann, wie ist das mit der Bibel überhaupt? In terms of literature, there is no literature from ancient history that compares with the Bible. Literarisch gesehen oder von der antiken Literatur her gibt es keine Schrift, die sich mit der Bibel messen könnte. From Plato we have seven copies or fragments of his writings. Von Plato gibt es eben sieben Abschriften oder Kopien seiner Schriften. And they're 1200 years after Plato lived. Und die sind eben 1200 Jahre nach Platon from Aristotle we have like 49 geschrieben copies, worden. Von Aristoteles gibt es ungefähr 49 Abschriften. And they're from 1400 years after he lived. Und die ältesten sind 1400 Jahre nach Aristoteles. From Homer, the Iliad, we have like 643 fragments, copies. Von der Ilias, von Homer, haben wir 643 so Fragmente. And they're like 500 years after he lived. Die wurden ungefähr 500 Jahre nach Homer geschrieben. The New Testament, we have 5600 copies and fragments. Und vom Neuen Testament gibt es 5600 Abschriften und Fragmente. That began in less than 100 years than when it was written from the original. Die weniger als 100 Jahre nach dem Originalevangelien oder nach den Originalbriefen entstanden. Between like the year 130 to the 5th century. So vielleicht vom Jahr 130 bis 200. including copies into other languages. Und das schließt auch Kopien in andere Sprachen mit ein. 24,000 fragments and copies of the New Testament. Insgesamt gibt es also ca. 24,000 so Fragmente und Abschriften des Neuen Testaments. And two startling things. Und zwei Dinge sind sehr, sehr erstaunlich daran. There's no writings from the first century that contradict any of the New Testament. Es gibt keine einzige Schrift aus dem ersten Jahrhundert, die den Schriften des Neuen Testaments widersprechen würde. Because when those Gospels were written, denn als diese Evangelien aufgeschrieben wurden, the people that witnessed the life of Jesus waren ja die Leute, die Jesus als Augenzeugen erlebt haben, noch immer am Leben. And any one of them could have stepped forward and said, "This is rubbish. This is not true. This did not happen." Und jeder hätte ja vortreten können und sagen, das stimmt nicht. Das ist Blödsinn. They could have had writings, but nothing appears. Wenn so eine Schrift aufgetaucht wäre, aber sowas ist nie passiert. So if this is in the back of your mind, also wenn das irgendwo in deinem Hinterkopf schlummert, be rest assured that the New Testament is the most historically documented ancient literature we have. Dann kannst du wirklich sicher sein, dass das Neue Testament das am besten belegte antike Schriftstück ist, das wir überhaupt besitzen. Would you pray with me tonight? Würdest du heute Abend mit mir beten? Yeah, a very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. If you feel that God is speaking to you, wenn du das Gefühl hast, dass Gott zu dir spricht, the words of Jesus himself, die Worte Jesu dir selbst gesagt haben, for God so loved the world, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, that he gave his only begotten son, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, that whosoever would believe in him, dass wer immer auch an ihn glaubt, would not perish, nicht verloren gehen wird, but have eternal life, sondern ewiges Leben hat. Whoever would believe in him, der an ihn glaubt. He is the Lamb of God that takes away the sins of the world. Er ist das Lamm Gottes, dass die Sünden der Welt. To have an encounter with Jesus, I've got to say, Lord. Und um seine Begegnung mit Jesus zu haben, muss ich sagen, I believe. Herr, ich glaube. Even if it's just a little bit. Selbst wenn es nur ein ganz kleines bisschen ist. Help my unbelief, Lord. Hilf meinem Unglauben, Herr. Pray with me right now. Dann bete jetzt einfach mit mir mit. Say God in heaven. Sag Gott im Himmel. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. My selfishness. Meinen Egoismus. My pride. Meinen Stolz. Receive me into your family. Nimm mich auf in deine Familie. Fill my heart with your peace. Und erfülle mein Herz mit deinem Frieden. I want to have an encounter with you. Ich möchte so gern diese Begegnung mit dir haben. Touch me. Berühr mich. I am afraid. Ich habe Angst. I'm a little person inside my soul. Und da ist eine Person im Inneren, meinem Inneren. I'm hiding. Und die versteckt sich. Please touch me, reach me. Bitte berühr mich, rühr mich an. Don't leave me here. Lass mich nicht einfach so stehen. Say God, forgive me. Sag Gott, vergib mir. Cleanse me through the blood of Jesus. Reinige mich durch das Blut Jesu. Give me the gift of eternal life. Gib mir dieses Geschenk des ewigen Lebens, bitte. Give me a new life now. Gib mir ein neues Leben jetzt. And I pray this. Ich bitte dich darum. And say these words. Und sprich diese Worte. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.